Dies ist ein Online-Exclusive auf campusradiokiel.de. Wir wollen euch die Unisportgruppen der CAU vorstellen und diese Woche geht es um diesen Sport. So hört es sich an, wenn in der großen Halle der Unisportstätten freitags von 20 bis 22 Uhr Inline-Hockey gespielt wird. Lasse ist einer der Leiter der Sportgruppe und erklärt, was Inline-Hockey genau ist. Also Inline-Hockey ist verwandt mit dem Eishockey, aber es wird, wie im Namen schon mit drin steckt, halt auf Inline-Skates gespielt. Und es kam hier in Kiel an der Uni, so würde ich sagen, Mitte der 90er Jahre auf. Und Anlass war halt, dass bei Inline-Skates die Rollen im Gegensatz zu Roller-Skates hintereinander sind. Und so kam man dann auch an das Eishockey-Feeling ran. Gespielt wird, wie gesagt, in der Halle, wobei es kein Training, sondern nur freies Spiel gibt. Alles, was man mitbringen muss, sind die eigenen Inliner. Wir spielen meistens in Viererteams, so im Schnitt sind wir so 2 bis 3 Teams und wir wechseln uns alle 5 Minuten ab. Wir spielen mit fliegendem Torwart, wie gesagt, es gibt ein paar Regeln, die man beachten muss, dass man sich nicht ernsthaft verletzt. Ja, und wir spielen auch kleine, ich glaube, das sind Inibani-Tore. Ein wichtiger Unterschied zum Eishockey ist die Regel über den Körperkontakt. Beim Inline-Hockey wird körperlos gespielt. Wie du sicherlich gemerkt hast, haben wir hier Mixteams, also wir haben ja Frauen und Männer und deswegen fällt ein wesentlicher Teil des Eishockeys beim Inline-Hockey flach. Das ist nämlich das intensive Körperspiel. Wir spielen offiziell ohne Checks. Das hängt auch damit zusammen, dass wir einerseits Gewichtsunterschiede haben und deswegen geht das Körperspiel nicht. Es kommt natürlich manchmal zu Zusammenstößen, aber meistens geht das glimpflich aus. Zusätzlich ist es auch so, dass wir nur mit minimaler Schutzausrüstung spielen, also die meisten haben vielleicht Handschuhe, Knieschützer oder Schienbeinschoner und Ellenbogenschoner. Deswegen spielen wir auch mit kürzeren Schlägern und mit Pucks aus Vinyl, die maximal so 30 Gramm wiegen. Die Teams sind nicht nur im Geschlecht gemischt, sondern auch im Alter und der Spielerfahrung. Das gibt AnfängerInnen die Chance, schnell zu lernen. Ich habe das immer erlebt, dass es dann so ist, dass es am Anfang unsicher ist und man mit der Zeit immer sicherer wird, sowohl im Laufen als auch im Spielerischen, weil man einfach mit Leuten, die mehr Erfahrung haben, mitspielt und die lassen einem auch am Anfang mitspielen, die meisten. Und man muss sich ja erstmal finden, das ist halt wichtig und man muss ja so merken, ja, das bringt Spaß und wenn man halt nie den Puck hat und nie was machen kann, dann ist die Motivation dann meistens ja nach einmal dann. Lasse kam damals selbst als Student in die Gruppe. Für ihn war es zuerst eine Notlösung, da er in seiner Jugend in Finnland viel Eishockey gespielt hatte. Eishockey ist in Norddeutschland ein bisschen schwieriger. Also war maximal angesagt, im Winter oder auf dem See zu spielen. Und da ja dank globaler Erwärmung auch die Winter immer wärmer werden, hat man da ein relativ kleines Fenster. Und wenn man halt einen Sport gerne hat, aber den praktisch nur ein paar Wochen im Jahr spielen kann, ist das irgendwie unbefriedigend. Also ich gebe zu, als ich den Inlineskate das erste Mal gesehen habe, irgendwo innerlich gejubelt und dachte, ja, da könnte man was mit der Halle machen. 2009 übergab ihm dann der damalige Leiter Rolf die Verantwortung für die Leitung der Inline-Hockey-Gruppe. Ja, also er meinte, du hast den Sport in deinem Herzen und du kümmerst dich drum und wenn ich dir das gebe, dann weiß ich, dass das in guten Händen ist. Und ich war so ein bisschen unsicher, aber das lief ganz gut. Das war, wie gesagt, 2009 habe ich das übernommen und jetzt haben wir auch schon 2022. Also Rolf hatte recht. Über neue TeilnehmerInnen freut sich Lasse immer. Professionelle Fahrkenntnisse sind dabei kein Muss. Es geht auch komplett ohne Erfahrung mit Schlittschuhen oder Inlineskates, aber dann ist der Weg natürlich weiter. Basiskenntnisse im Fahren wären immer gut, weil zusätzlich zum Fahren kriegt man dann ja noch so einen Plastikstock in die Hand und ist von Leuten umgeben. Und dann sollte man wenigstens so ein bisschen fahren können. Beziehungsweise am Ende des Spielfeldes haben und an der Seite haben wir auch Wände. Bei mir war es am Anfang so, ich bin immer gnadenlos teilweise in die Wände reingefahren. Was mir dann als Härte oder Unerschrockenheit ausgelegt wurde, aber am Anfang einfach damit zusammenhing, dass ich zwar Schlittschuh laufen konnte, einigermaßen, aber das Bremsen total anders war. Bis heute ist Lasse noch immer begeistert vom Inline-Hockey und erklärt, was er an diesem Sport so liebt. Es ist so eine Kombination. Es ist einerseits so Geschwindigkeit, also es ist sicherlich Adrenalin, wenn man schnell fährt, aber es ist auch ein Mannschaftssport. Man trifft immer verschiedene Leute, die verschiedene Sachen machen, die studieren, die fertig sind. Es gibt Leute, die haben schon mehrere Kinder und ich finde, man kommt zusammen, macht diesen Sport. Es ist meistens auch fair. Also wir haben keinen Schiedsrichter. Wenn man sich mal wehtut, das finde ich auch immer wichtig, dann hilft man einander auf. Mir ist es eigentlich auch egal, wie viele Tore auf welcher Seite fallen. Auch wenn ich mal ein Tor reinkriege und der ist so schön rausgespielt, dann sage ich ja, toller Spielzug. Und das meine ich dann auch so. Das war ein Online-Exclusive auf campusradiokiel.de. Wenn du wissen willst, wann die nächste Campusradiosendung auf Kiel FM läuft, schau doch mal auf Facebook, Twitter und Instagram vorbei.